dir und eurer Armee im Tod wird meine Finsternis diese ganze Welt umspannen. Und ich herrsche über sie. Ihr müsst es akzeptieren. Eure Seele.